Abschnitt 5 aus der Gemütskranke Husar und andere Militärhumoresken. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung in diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Der Gemütskranke Husar und andere Militärhumoresken von Roda Roda. Meine neue Wohnung. Im Allgemeinen mag es ja wahr sein, dass das Reisen bildet. Aber eine Reise von Südungarn nach Wien bildet, im besten Falle, doch nur eine sehr unangenehme Episode. Na, Gott sei Dank, ich hatte sie hinter mir und war glücklich da in meiner neuen Garnison. Nur eine Plage stand mir noch bevor, das Wohnungssuchen. Ich beschloss, mir es in dieser Hinsicht möglichst bequem zu machen und schwor tausend Eide, das erste, halbwegs entsprechende Quartier sofort zu belegen. Denn todmüde von der Reise gedachte ich nachmittags den berühmten langen Schlaf zu tun, einen Schlaf, gegen den Wallensteins analoger Versuch die reine Stümperei werden sollte. Zwei sehr schön möblierte Zimmern im ersten Stock sofort zu vermieten an eine anständige Herren, las ich an dem Tore 9. Mariangasse 12 und sprach Evangelium Matthäi 7, Vers 4. Hier ist gut sein, hier lasst uns Zelte bauen. Sofort, das war mein Fall. Ein anständiger Herr zu sein, bildete ich mir auch ein. Als ich hinaufkam in den ersten Stock, zwei Zimmern, sehr schön möbliert, und ich blieb. Das sollt ich am Kreuze bereuen. Hausfrau, sagte ich, als ich mit meinem Reisegepäck eingezogen war, was sollen diese Koffer hier? Es standen zwei da, die ich vorher nicht bemerkt hatte. »Ah, Kneherr«, meinte sie und wischte sich mit der Schürze das Mehl aus dem Gesichte. »Kneherr, nun was denn?« »Jetzt war sie nicht, sein zu Hauptmann oder Oberleutnant.« »Leutnant.« »Ja, alsdann, Kneherr Leutnant, wissen's. Das sahen die Kupfern von dem Herrn, der was da bis heint früh gewohnt hat.« Da wären noch Heind abgeholt. Wenn man mich nur nicht im Schlafe stören wird. Oh na, hier ist a sehr a ruhige Wohnung, sagte sie, felsenfest überzeugend, und ging. Ich entkleidete mich und. Für das, was ich jetzt tat, wüsste ich für kein Herzogtum einen hochdeutschen Ausdruck. I horn mir holt hingehaut. Noch ein Blick auf die Uhr, sie zeigte die 9. Morgenstunde, und schon schlief ich. Süß, traumlos, weltentrückt. Ich spürte es ordentlich, wie die Müdigkeit langsam aus den Beinen in den Magen kribbelte und sich dort festsetzte. Ach, es war göttlich. Weiß Gott, wie lange es dauerte. Plötzlich pochte man an die Türe. Ich hörte es ganz gut, schlief aber weiter. Dann pochte man lauter. Ich schlief. Endlich sehr, sehr laut. »Herein!« Ein Dienstmann trat ein. »Guten Tag, Kneherr. Was wollen Sie zum Teufel? Ich komm von wegen dem Gepäck von Herrn Doktor.« »Was?« »Von Dr. Mantalowitz«, fragte ich. Ich dachte nämlich, ich wäre in Werschetz in Südungarn. »Der wohnt nicht hier, oben im zweiten Stock.« »Empfehle mich, Kneherr.« »Ruhe Sie, der...« Und schon schlief ich. Er war gegangen und kam rasch wieder. »Befüllen, Kneherr?« »Hm? Sie haben was gesagt, Kneherr.« »Ich?« »Ja, wohin? Wie ich weggegangen bin?« »Der Teufel soll Sie holen, habe ich gesagt«, schrie ich. »Na, na, Sie brauchen ihn ja gar nicht also aufzuregen«, brummte er im Fortgehen. Man pochte schon wieder. »Herein«, brüllte ich wütend. Es war abermals der Dienstmann. »Was wollen Sie denn schon wieder?« »Kneherr, seien Sie nicht bös, aber oben, die Frau hat mir gesagt, der Herr Doktor, der was mir um sein Gepäck geschickt hat, der hätt hier gewohnt.« »Ja, ja, richtig. Entschuldigen Sie, ich war verschlafen. Die zwei Koffer, die dort stehen«, antwortete ich und drehte mich auf die andere Seite. Er rumorte mächtig. »Empfehl mich, Kneherr, empfehl mich.« Dann ward es still. »Herein! Was gibt's denn? Himmel an Donauelement!« »Einen anderen Kupferholi«, sagte der Dienstmann breitlächelnd. Kreuzbombenfixi, Kruzineser. Empfehl mich, Kneherr, empfehl mich. Ich schlief doch wieder ein und träumte diesmal. Ich sah eine Frühjahrsparade, die ich verpatzte, weil ich falsch Direktion hielt. Eben wollte mir der Herr Generalmajor eine ausgewählte große Nase spenden, als... Es pochte. Jawohl, es pochte. Herein. Küss die Hand, Herr Doktor, kreischte jemand, und ich fuhr rum. Ein Schusterjunge stand grinsend an meinem Bett. Herr Doktor, hier ist Rechnung. Der Herr Doktor lost die Frau Masterin schön die Hand küssen. Oder na, die Frau Masterin lost der Herr Doktor schön die Hand küssen und lost sich schönstens empfehlen. Sie ist ein bissel unwohl und... Gib mir Ruhe, Junge, ich bin kein Doktor. Er aber fuhr unbeirrt fort. Sie ist ein bissel unwohl, das heißt, sie braucht der Gold. Sie sollen ihr Rechnung bezahlen. Na, Gott sei's trommelt und pfiffen, es ist draußen, schloss er erleichtert. Aber Junge, sieh mich nur einmal an, ich bin ja gar nicht der Doktor, ich bin ja ganz wer anderer. Das werden sie mir erzählen, höhnte er selbstbewusst. Aber schau nur einmal genau her, bat ich ihn. Er blieb ungerührt und fing seine Litanei von vorne an. Küsst die Hand, Herr Doktor. Herr Doktor, hier ist Rechnung. Der Doktor lost, Frau Maas. Urplötzlich kam die Erleuchtung über ihn und er rief, aber hören's, sie sahen ja gar nicht, der Doktor. Warum haben sie das nicht gleich gesagt? Dummer Kerl, ich sagte dir's ja vorhin. Jetzt aber Marsch, pack dich. Wo ist denn aber nachher der Doktor, dem wost Frau Meisterin schön die Hand küssen lost und lost sich empfehlen und lost sagen, ich weiß nicht, pack dich. Sie sollen's aber wissen. Ich weiß es nicht, und wenn du jetzt nicht gleich gehst, so nehme ich meine Reitpeitsche und haue sie dir so oft um die Ohren, bis... Ich schlief ein. Er blieb noch einen Augenblick stehen und treute sich dann. Die Menschen ist gar gescheit Worts reden, sagte er zum Abschied. Herr Leutnant, Herr Leutnant, weckte mich meine Hausfrau, die unhörbar hereingeschlüpft war. Wollen Sie nicht zum Mittagessen gehen? Nein, schlafen will ich. Sehen Sie denn nicht, fuhr ich sie an. Oh, schlafen können's schon. Das ist a sehr ruhige Wohnung, meinte sie und verschwand. Seufzend verließ ich mein Lager und drehte den Schlüssel um, dann zurück in Morpheus Arme. Hier ist es nicht wie in Werschütz. Hier muss sich der Mensch einsperren, sagte ich zu mir selber. Poch, poch, herein, poch, poch, herein. Da rufte mir gut herein, lachte einer draußen, die Tür ist aber zu. Also heraus, brüllte ich. Na na, Spund, bist du verrückt geworden? Hier wohnt kein Spund. Schauen Sie, dass Sie weiterkommen. So, erwiderte der Mann dann draußen, dann wohnt ein grober Flegel hier. Miserabler Lump, rief ich und sprang auf zur Türe. Wer bist du denn eigentlich? Ich stand einem Studenten mit schwarz-grün-goldenem Couleurband gegenüber. Wo ist ein miserabler Lump? Wenn mein Kollege, den ich hier suchte, auch nicht mehr da wohnt, können Sie sich doch trotzdem anständig benehmen. Hier meine Karte. Wer sind Sie? Ich bin Leutnant Ruder des 43. Divisionsartillerieregiments und stehe Ihnen zur Verfügung. Damit überreichte ich ihm auch meine Karte. Jurist Fröschlein, sagte er. Ruder freut sich, knirschte ich und komplimentierte ihn davon. Na, an den langen Schlaf werde ich denken. Ich sperrte die Türe zu und beschloss, mich von nun an einfach zu verleugnen. Das könnte ich brauchen, gleich ein paar Duelle auf dem Hals zu haben, ehe ich noch in Wien warm geworden. Mit diesem Gedanken legte ich mich wieder schlafen. Es pochte. Poche nur bis zum jüngsten Tag, spottete ich im Stillen. Ich bin für niemand mehr zu haben. Herr, rief man draußen dringender. Ich lachte und freute mich meiner List. Im Namen des Gesetzes, öffnen Sie. Da musste ich wohl. Ein Amtsdiener trat ein, setzte schweigend seine Brille auf und las. K.K. Bezirksgericht, Eisergrund. Zahlungsbefehl. Wieder den Stutt mit Alfons Köhler. Punkto 37 Gulden, 17 Kronen. Sage 37 Gulden. Entschuldigen Sie, unterbrach ich ihn. Ich bin nicht der Herr Alfons Köhler und werde natürlich auch nicht zahlen. Dann werden wir eben fänden, lächelte er süß und blinzelte über die Brille. Aber ich bin ja gar nicht der Alfons Köhler. Ja, ja, die Herren Studenten, mit denen ist's ein Kreuz. Die wissen immer eine Ausrede. Aber, pardon, ich bin ja, Sehen Sie denn nicht meine Uniform? Ich bin der Leutnant Roder des 43. Divi... Ja, schmunzelte er, verstehe. Der Herr Köhler sind auch Reserveleutnant. Gefändet wird einmal, da nützt kein Weinen. Zum Glück erinnerte ich mich meiner Marschroute und zeigte ihm sie. Er schüttelte den Kopf und sagte wieder, alles gut und schön, gepfändet wird aber doch. Abend war es geworden, ehe ich ihn überzeugt hatte, den Dickkopf, dass ich doch Leutnant Roder sei. Ich geleitete ihn, während er mir versicherte, er hätte wirklich gerne gepfändet, in den dunklen Korridor, als eine weibliche Gestalt in mein Zimmer stürzte und, die Fäuste in die Hüften stemmend, begann, »Also da bist du noch immer, du falscher Wicht! Na, ich dachte, du wärst schon auf und davon!« »Du wolltest mir also durchgehen, Alphons. Du wolltest mich verlassen, dich ganz von mir lossagen.« »Fräulein«, ich genierte mich ein wenig, war ich doch im tiefsten Negligé. Bloß einen Mantel hatte ich, dem Amtsdiener zu gefallen, umgeworfen. Sie ließ sich aber weder durch meinen Toilettenzustand noch durch meine Einwürfe abhalten, weiter zu skandalieren. »Ja, so seid ihr Männer. Armen Mädchen den Kopf verdrehen und dann«, sie wischte die Augen, »sie sitzen lassen. Oh, hätte ich nur meiner Mutter gefolgt. Aber wie sollte ich ahnen, dass du auch solch eine Schlange bist, solch ein ehrloser Mensch?« »Verzeihen Sie?« »Ja, verzeihen Sie«, jammerte sie. »Jetzt redest du mir vom Verzeihen, du Verführer.« Das einzige Mittel, den heulenden Derwisch loszuwerden, schien mir eine Lampe anzuzünden, denn auf meine Worte reagierte sie überhaupt nicht. Da kam ich aber gut an. »Was?« »Nicht genug daran, dass du mich in einem derartigen Aufzug empfängst. Willst du auch noch das Licht machen, dich an meinem Unglück zu weiden? Du bist ein Krokodil, ein nichtsnütziges Geschöpf, ein niederträchtiger Charakter, ein Unarti...« »Fräulein«, rief ich endlich mit Aufgebot aller Stimmmittel, »Sie tun mir sehr leid, aber ich kann nichts dafür, dass ich nicht der bin, den Sie suchen.« Betroffen hielt sie inne, stammelte eine Entschuldigung und greinte etwas von »diesem Menschen«, während ich mich bemühte, sie zu beruhigen. Als ich öffnete, um sie herauszulassen, sah ich einen ganzen Auflauf von Dienstmädchen vor der Türe, die teilnahmsvoll gehorcht hatten. »Nein, hier bleibe ich nicht länger. Morgen mit dem Frühesten suche ich eine andere Wohnung. 10 Stunden in Wien und schon so viel erlebt.« Ich dehnte und streckte mich, suchte nach den Zündhölzchen und war fest entschlossen, fort ins Hotel zu gehen. So fing ich dann an, mich anzukleiden. »Ja, zum Teufel, wo sind denn meine Koffer?« »Da waren sie ja.« Groß und aufdringlich stand Herrn Stutt mit Köhlers Gepäck hier. Meines hatte der brave Dienstmann offenbar fortgeschleppt. Das Toilettenaccessoire hatte er zum Glück hier gelassen. Ich wusch mich, schlüpfte in meine Reiseadjustierung und ging, im Herzen die bange Frage erwägend, wie ich mich morgen en parade bei meinem neuen Regiment würde melden können, wenn mir der gute Alphons Köhler nicht rechtzeitig meine Sachen zuschickte. Im dunklen Korridor wisperten 2 Küchenfeen. »Siehst, das ist der neue Leutnant. Kaum ist er eingezogen, haben sie ihn schon gepfändet.« Auch das noch. Ein andermal hätte mich das fürchterlich erregt. Heute war alle Wut, deren ich fähig bin, verbraucht. Ich war vollkommen apathisch geworden in diesen 10 Stunden. Wenn mich jetzt einer lahmes Kamel geheißen hätte, ich hätte es auch hingenommen. Als ich soupiert hatte und wieder halbwegs Mensch geworden war, sagte ich mir Folgendes. Weiß Gott, was dieser Köhler für ein Geschöpf ist. Am Ende lässt er, ohne dir deine Monturen zu senden, sein Gepäck auch abholen. Du musst also diese Nacht unbedingt noch in deiner neuen Patentwohnung schlafen und Köhlers Gepäck bewachen. Geschehen kann ja nichts mehr. Fremde Leute werden dich wohl bei Nacht nicht stören. Sämtliche Manichäer Herrn Köhlers schlafen gleich dir. Also Mut, blonder Knabe. Hausfrau, rief ich, zu Hause angekommen, ich werde mein Zimmer nicht absperren. Haben Sie die Güte, mich um 7 Uhr morgens zu wecken? Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Leutnant. Als ich mich ins Bett legte, hatte ich ungefähr das Gefühl, dass man mit dem Worte Enfin soll verbindet. Endlich allein, jubelte ich. Endlich wirst du schlafen, armer Wanderer. Verlöscht ist das Licht, tiefe Stille im Hause, dessen wohlverwahrte Pforte der Cemerus Hausmeister hütet. Freundlich lächelte der Mond herein und wünschte mir, »Gute Nacht, Herr Leutnant!« »Gute Nacht, lieber Mond!« Ein unendliches Wonnegefühl durchströmte mich. Und es kommt auch immer anders, als man's denkt. Ich hörte ein fürchterliches Gepolter mitten in der guten Nacht und ein schwarzer Mann torkelte herein. Er gröhlte mit heiserer Stimme »Tara-tara, bum-die« und schlug den Takt dazu mit dem Stocke gegen Tür und Tisch. Kein Zweifel, er war's. Er, der gute Stutt mit Alfons Köhler, der sich bekneipt in seine alte Wohnung verirrt hatte. Jetzt wurde er meine ansichtig und schüttelte sich vor Lachen. »Servus, da liegt ja jemand in meinem Bett. Ich bin's nicht. Folglich ist es jemand anderer.« Ich merkte es gleich. Hier musste ich mal ausnahmsweise den Klügeren machen. Er war so schwer gelähmt, dass ich ganz vergebens parlamentiert hätte. Mag er hierbleiben. Ich gehe ins Hotel schlafen. Er stimmt indes den schwarzen Walfisch an und ist eben beim Baktraschnaps, als er meine Uniform bemerkt. »Servus, das ist ja der Herr Pedell. Ah, Herr Pedell«, ruft er und versucht, sich zu verbeugen. »Es ist mir eine ganz spezielle Wollust, Sie in meinen Appartement Sie begrüßen zu können.« Ich bin fertig und will verschwinden, aber er hängt sich an mich und kommt mit. »Jawohl, der Unglücksmensch kommt mit.« Auf dem Wege, 10-mal meine ich, wir würden beide der Länge nach hinfallen, versichert er mich seiner unwandelbaren Gnade, Liebe und Ehrfurcht. Da kommt ein Wagen vorüber. Ich lasse ihn stehen, springe auf und fahre. »Hotel Imperial, Fiaker.« »Jawohl, Herr Baron.« Mit schier unmenschlicher Anstrengung, begünstigt durch eine Reihe der seltsamsten Zufälle und Fügungen, gelangte ich um 9 Uhr morgens in den Besitz meiner Paradepforten und konnte beim Regiment meine Einrückung melden. 2 gerade anwesende Herren bat ich dann, meine Zeugen in der Affäre Fröschlein zu sein. Sie machten ihre Sache so exakt, dass wir schon um 1 Uhr mittags nach der Heumarktkaserne fahren konnten. Die beiderseitigen Sekundanten hatten diesen Ort zur Austragung des Ehrenhandels gewählt. Auf dem Wege dahin erzählte ich den 2 Kameraden meine Abenteuer von gestern. Statt mitzufühlen, lachten sie wie besessen. »Die Wohnung muss ich sehen«, sagte Hauptmann Kopchivny, der eine meiner Zeugen. »Hauptmann, du glaubst doch nicht am Ende, dass ich noch einmal diese Wohnung betrete.« Es kam zum Schlagen. Im 3. Gang hieb ich Herrn Fröschlein eine Traversone auf den Arm und er brachte mir einen breiten, hochroten Schmiss von der rechten Schulter zur linken Hüfte hinein. »Ich gratuliere zum Großkreuz des Franz-Josef-Ordens«, meinte Kopchivny. »Danke, gehorsamster Hauptmann.« Der Oberarzt schüttelte, als er gebadert hatte, den Kopf und sprach, »Du fährst jetzt sofort nach Hause und rührst dich mir 14 Tage lang nicht aus dem Bette. Aber ich muss hier eine andere Wohnung. Nichts da, da bleibst du, wo du bist und damit punktum.« Ob's wohl so weitergeht in der gemütlichen Bude? Ende von Abschnitt 5, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau im Juli 2024.